machen wir noch ein paar Minuten weiter bis zum Iqama, inshallah. Barakallahu fikum. Al-Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, ich habe noch nie gesehen, dass die Leute von Medina sich so gefreut haben, wie als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben. Dann gibt es eine Überlieferung, die sich also sehr verbreitet hat unter den Leuten, und zwar, dass die Leute ihm ein bestimmtes Gedicht oder ein Lied aufgesagt haben. Ihr kennt das bestimmt alle, was heißt Tala' al-Badru alayna min thaniyat al-Wada'. Aber das ist also nicht authentisch überliefert worden über den Propheten Sallallahu alaihi wasallam bzw. über die Leute, die damals da geredet haben. Insofern ist nicht alles, was bekannt ist, muss nicht gleich richtig sein. Nicht alles, was bekannt ist, muss richtig sein. Das sagt Ibn Hajar rahimahullah ta'ala in Fath al-Bari. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sich dann bei dem Haus von Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, dort daneben ist er dort abgestiegen, und er fragte eben, wer von den Leuten ist mir am nächsten? Wer von den Leuten ist mir am nächsten? Und offensichtlich gemeint ist, wallahu a'lam, also welches Haus ist jetzt am nächsten? Und dann sagt Abu Ayyub, ich, o Prophet Allahs. Das ist mein Haus hier und das ist meine Tür. Und daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in sein Haus reingegangen. Es ist überliefert in den Büchern der Sira, dass viele Leute von den Ansar, besonders die Führer von den Ansar, alle wollten unbedingt den Propheten sallallahu alaihi wasallam empfangen, als Gast bei sich zu Hause aufnehmen. Und jedes Mal, wenn er bei einem von ihnen vorbeigegangen ist, hat er zu ihnen gesagt, komm doch zu mir, du kannst dich bei mir niederlassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte natürlich auch niemanden verletzen, dass er sagt, okay, bei dir gehe ich nicht, aber ich gehe beim anderen. Und ihr wisst, wie ist es mit den Gefühlen? Wenn er wählen würde, wo er hingeht, dann würden die Leute sagen, warum ist er dahin gegangen? Und warum ist er nicht zu mir gegangen? Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam geholfen. Und das ist auch eine Karama von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht im Stich lässt in solchen Situationen. Und so hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt, lasst die Kamelstute entscheiden, denn sie ist von Allah subhanahu wa ta'ala geleitet. Lasst die Kamelstute entscheiden, denn sie ist von Allah geleitet. Das heißt, er hat dann die Kamelstute laufen lassen und es war eine Eingebung, dass dieses Kamel sich dann an einer bestimmten Stelle hat niedergekniet, und dann wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er dort hingehen sollte. Und das war dann eben beim Haus von Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu. Das Haus von Abu Ayyub al-Ansari, Geschwister, hatte zwei Etagen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte in die obere Etage gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte in die obere Etage gehen. Und Abu Ayyub hat gesagt, ich und meine Frau, ich und Ayyub, wir werden unten hausen und du kannst oben hausen. Natürlich, weil sie wollte nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam schlafen. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Also weder im übertragenen Sinne noch in der Realität. Daraufhin sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, dass er es verabscheut, Entschuldigung, Abu Ayyub sagte zu ihnen, O Gesandte Allahs, wir verabscheuen es, ich und meine Frau, dass wir über dir sind. Deswegen sei doch bitte oben. Und wir werden unten sein. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es ist aber einfacher für uns alle und auch für diejenigen Leute, die zu uns kommen werden, wenn ich unten bin. Weil ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Beliebtheit, seine Popularität bringt ihn dazu, dass viele Leute ihn sehen wollen, viele Leute wollen ihn begrüßen, viele Leute wollen mit ihm sitzen, viele Leute wollen sich mit ihm unterhalten. Und wenn jetzt jedes Mal eine Person reinkommt ins Haus und muss an Abu Ayyub und seine Frau vorbei und sie muss die Tür aufmachen oder er und weiß ich was, dann ist es viel einfacher, wenn sie einfach oben sind und dem Gesandten kann jeder besuchen, wie er will. Weil der Prophet hat auch nicht eine Frau bei sich zu Hause gehabt, wie Abu Ayyub. Deswegen ist es einfacher gewesen, wenn es so wäre. Dann hat dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, Abu Ayyub war damit einverstanden. Hat gesagt, okay, oh Gesandter Allah, du kannst ruhig unten bleiben und wir gehen dann oben. Und dann ist das berühmte Ereignis passiert, dass eben als Abu Ayyub oben war, in der ersten Etage, also in der zweiten Etage besser gesagt, ist dann ein Gefäß zerbrochen. Ein Gefäß zerbrochen, in dem sich Wasser befindet. Und die Häuser damals waren nicht so gut abgedichtet wie die Häuser heutzutage. Wenn du heutzutage hier einen Eimer Wasser ausgibst, auch wenn es 10 Liter sind, wird er wohl nicht in die zweite Etage runtersickern, das Wasser. Aber damals war es anders in dem Haus. Und sie hatten Angst, dass dieses Wasser runtersickert auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagte er, daraufhin bin ich und um Ayyub aufgestanden. Wir haben ein Tuch geholt, ein Samttuch geholt, weil wir kein anderes hatten. Und wir wollten dieses Wasser aufsaugen, aus Angst davor, dass ein Tropfen auf den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam herunterfallen könnte und ihn irgendwie kränken könnte. Daraufhin, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ansar für ihre wahre Liebe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber hochgelobt. Er hat sie so hoch gelobt, dass er dieses Lob verewigt hat im Buche Allahs. Und eine dieser Ayat möchte ich euch vorlesen und dann werden wir auch inshallah die Sitzung beenden, inshallah. Aber eine dieser Ayat, und es gibt mehrere Ayat, wo Allah die Ansar gelobt hat, weil sie ihre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam war so groß, dass sie nicht einmal zugelassen hätten, dass ein Wassertropfen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam tropft. Allah sagte in Surah Al-Hashr, Surah 59, in der 9. Ayah, auf Arabisch, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren. Die Wohnstätte, das heißt die Medina, diejenigen Menschen, die vor ihnen, vor wem? Vor den Muhajirin. Was die Muhajirin, die Auswanderer, sind nach Medina ausgewandert. Und jetzt gemeint ist, diejenigen, die in der Wohnstätte, das heißt in Medina, und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, ja, das heißt, sie haben den Glauben vor ihnen, manche haben den Glauben vor den Muhajirin angenommen. Viele haben den Glauben vor ihnen angenommen. Lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Das heißt, die Ansar, sie lieben und mögen die Muhajirin. Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Das gemeint ist, dass, wie As-Suyuti rahimahullah sagte in dem Tafsir, dass die, er sagt in seinem Tafsir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muhajirin Vermögen gegeben hat, das er niemand anderes gegeben hat. Und zwar ist das die Beute gewesen von dem Stamm der Banu Nadir. Also Banu Nadir ist ein jüdischer Stamm. Und als sie sozusagen beseitigt worden sind, ist die Beute speziell den Muhajirin gegeben worden. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und die Ansar, sie haben keinen Hass verspürt und sie haben keinen Neid verspürt. Und im Gegenteil, sie haben das denen gegönnt. Auch wenn ihnen nichts gegeben worden ist, haben sie gesagt, kein Problem, sie können das haben. Das heißt, sie empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was den Muhajirin gegeben worden ist. Und sie ziehen sich selbst und sie ziehen sie. Und sie, die Ansar, ziehen sie, die Muhajirin, sich selbst vor. Auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und dafür gibt es Beispiele, die wir inshallah im Laufe der Sira auch noch sehen werden. Dass die Ansar, ihnen war wichtiger, dass es den Muhajirin gut geht, als ihre eigene Familie. Und dann sagt Allah, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wie eine Läuterung, wie Allah subhanahu wa ta'ala abgesandt hat. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Zeichen des Glaubens ist es, die Ansar zu lieben, und ein Zeichen der Heuchelei ist es, die Ansar zu verabscheuen. Wa sallallahu alaihi wa sallam.